All dieses brachte aber die Vorwürfe und Klagen gegen die Gesellschaft Jesu nicht zum Schweigen. Im Gegenteil, mehr und mehr erfüllten die Welt höchst unangenehme Streitigkeiten über die Lehre der Gesellschaft, die sehr viele als dem wahren Glauben und den guten Sitten widerstreitend überführten. Auch Uneinigkeiten im Inneren und Feindschaften von außen entstanden, und häufiger wurden die Klagen über die Gier dieser Gesellschaft nach irdischem Gute. Daraus entstanden die sattsam bekannten Unruhen, die den Heiligen Stuhl mit großer Trauer erfüllten und die von einigen Fürsten gegen die Gesellschaft gefassten Pläne. So geschah es, dass die Gesellschaft, als sie von unserem Vorgänger Paul V. eine Bestätigung ihrer Privilegien erbat, sich genötigt sah, zugleich von ihm zu erbitten, dass er bestätige und mit seiner Autorität bekräftige gewisse Dekrete der 5. Generalkongregation, die wörtlich in sein Schreiben vom 6. September 1606 aufgenommen worden sind. In diesen Dekreten heißt es auf das Bestimmteste, dass innere Streitigkeiten und Klagen gegen die Gesellschaft von außen, die in der Kongregation Versammelten bestimmt haben, Folgendes festzusetzen. Es folgt das Dekret. Aber zu unserem größten Schmerze haben wir wahrgenommen, dass die schon genannten und noch mehrere andere später angewandte Heilmittel fast gar keine Kraft und Wirkung zur Ausrottung so vieler Unruhen und Anklagen gegen diese Gesellschaft gehabt haben und dass auch unser Vorgänger Urban VIII., Clemens IX., 10. und 11. und 12., Alexander VII. Und 8., Innozenz X., der 11., der 12. und 13. und Benedikt XIV., die den ersehnten Frieden der Kirche wiedergeben wollten, sich vergebens in dieser Richtung bemüht haben. Sie erließen sehr heilsame Verordnungen über Nichtbetreibung von weltlichen Geschäften, sei es außerhalb der Missionen oder Missionsgebiete, sei es bei Gelegenheiten solcher, gegen schwere Uneinigkeit und gegen die zum groben Schaden der Seelen und zum Ärgernis der Völker von der Gesellschaft Jesu erhobenen Beschuldigungen gegen Bischöfe, kirchliche Orden, fromme Stätten, Genossenschaften aller Art in Europa, Asien, Amerika. Gegen Deutung und Anwendung gewisser an einigen Orten zugelassener heidnischer Kultgebräuche und der Außerachtlassung solcher, die von der Gesamtkirche ordnungsgemäß gebilligt sind, und gegen Lehren, die der apostolische Stuhl als skandalös und den guten Sitten schädlich mit Recht verurteilt hat. Gegen andere sehr wichtige und für Bewahrung der Reinheit der christlichen Dogmen sehr notwendige Dinge, Dinge, aus denen jetzt und schon früher zahlreiche Schäden und Nachteile, nämlich Unruhen und Aufregungen in einigen katholischen Gegenden, Verfolgungen der Kirche in Asien und Europa, eine große Betrübnis unseren Vorgängern erwachsen sind. Unter ihnen ging Innozenz XI. Notgedrungen so weit, dass er der Gesellschaft verbot, Novizen einzukleiden. Innozenz XIII., dass er die gleiche Strafe androhte. Benedikt XIV., dass er die Visitation der Häuser und Kollegien der Gesellschaft im Gebiete unseres geliebten Sohnes, des Königs von Portugal, vorschrieb. Kein Trost endlich ist dem Stuhle, keine Hilfe der Gesellschaft Jesu, kein Nutzen dem christlichen Gemeinwesen erwachsen aus dem neuesten apostolischen Schreiben unseres unmittelbaren Vorgängers Clemens XIII., das, um den Ausdruck unseres Vorgängers Gregor X. auf dem Konzil von Lyon zu gebrauchen, mehr erpresst als erbeten worden ist und durch welches die Gesellschaft Jesu sehr gelobt und aufs Neue bestätigt wird. Täglich mehrten sich die Klagen gegen die Gesellschaft Jesu. So weit kam es, dass selbst diejenigen, deren Wohlwollen und Großmut gegen die Gesellschaft erblich ist, unsere geliebten Söhne, die Könige von Frankreich, Spanien und Portugal, gezwungen wurden, die Mitglieder der Gesellschaft aus ihren Ländern zu vertreiben, in der Annahme, gegenüber so vielen Übeln sei dies das letzte und notwendigste Heilmittel, um zu verhindern, dass christlichen Völkern gleichsam im Schoße der Heiligen Kirche selbst sich gegenseitig reizten und zerfleischten. Da die genannten geliebten Söhne erkannten, dies Mittel werde nichts fruchten und dem christlichen Erdkreise den Frieden nicht bringen, wenn nicht diese Gesellschaft ausgetilgt und ganz und gar unterdrückt werde, so wandten sie sich mit ihren Bitten und Vorstellungen an unseren Vorgänger Clemens XIII., damit er auf diese wirksamste Weise für das Wohl der Kirche sorge. Sein unerwarteter Tod verhinderte aber die Durchführung. Nachdem nun wir auf Petri Stuhl erhoben worden sind, wurden uns die gleichen Bitten vorgelegt, denen sich viele Bischöfe und andere durch Stellung, Wissenschaft und Frömmigkeit ausgezeichnete Männer anschlossen. Wir erkannten, dass die Gesellschaft Jesu den Nutzen und die Früchte, für deren Hervorbringung sie gestiftet worden ist, nicht mehr hervorbringen kann und dass es, solange sie bestehe, kaum möglich sei, der Kirche den wahren und bleibenden Frieden zu geben. Aus diesen gewichtigsten Gründen, aufgrund genauer Kenntnis und aus der Fülle unserer apostolischen Vollmacht heraus, löschen wir aus und unterdrücken die sogenannte Gesellschaft. Ich glaube, behaupten zu dürfen, in keiner einzigen für weitere Kreise bestimmten jesuitischen Darstellung der Aufhebung des Ordens ist jemals der entscheidende Text des Aufhebungsbriefes mitgeteilt worden. Seiten und Seiten werden dort angefüllt mit Ausführungen über und gegen das Briefe. Auf alle Weise wird sein Ansehen herabgesetzt. Selbst, dass der päpstliche Spruch nur ein Briefe und nicht eine Bulle war, wird betont, obschon dies, wie die Jesuiten genau wissen, für Kraft und Wirkung des Aktenstückes gänzlich gleichgültig ist. Aber der Wortlaut fehlt. So schreibt der Jesuit Dur in Jesuitenfabeln, Seite 404 bis Seite 455, 49 Seiten über die Aufhebung des Jesuitenordens, aber nur 29 Zeilen verwendet er für eine oberflächliche, das Wichtigste auslassende Inhaltsangabe des Briefes. Man wagt eben auf jesuitischer Seite nicht, die eindrucksvollen Worte des Papstes vorzulegen, da sie für den Orden vernichtend sind.